Amen, Halleluja, preist den Herrn, dann dürft ihr Platz nehmen und ich werde einfach jetzt ein bisschen euch das Wort Gottes predigen heute, Halleluja, und euer Bewusstsein einfach bauen. Können wir es ein bisschen näher an die Leute her tun? Ja, das wäre super. Genau, Halleluja. Und einfach euer Bewusstsein bauen, weil ich glaube, es ist so wichtig. Auch gestern in Hannover habe ich wirklich das Bewusstsein gebaut. Heute möchte ich in eine andere Richtung gehen. Aber es geht weiter um Bewusstseinsbau. Und zwar möchte ich starten mit Johannes 10, Vers 10, wo es heißt, der Dieb kommt. Wer ist der Dieb? Der Teufel. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Was sagt Jesus? Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Halleluja. Ihr seid gut. Seid gut drauf hier in Hamburg. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Also es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, was es bedeutet. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen von Leben, ja, was Leben ist. Ich weiß noch, vor einigen Jahren gab es so eine Werbung von irgendeiner Mineralwassermarke und da stand drauf, Durst auf Leben. Ja. Also manche Leute haben vielleicht die Vorstellung, dass das Leben im Mineralwasser ist, als Beispiel. Ja. Gibt es ja auch heute alle möglichen Vitalisierungen von Wasser, ja, Wasser, das lebt. Und ich weiß auch nicht, manches Wasser lebt vielleicht nicht so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja. Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Leben ist. Aber weißt du, wenn Jesus davon spricht, dass er gekommen ist, um uns Leben zu bringen und es im Überfluss zu bringen, dann spricht er von einer ganz bestimmten Art von Leben. Amen. Und das kann man deswegen auch so präzise sagen, weil es im Griechischen tatsächlich mehrere Worte für Leben gibt. Ja? Es gibt zum Beispiel im Griechischen das Wort Bios für Leben. Das Wort Bios für Leben heißt so viel wie biologisches Leben. Also du hast Bios. Amen. Sag mal hier, klopf mal auf deinen Körper und sag Bios. Ja? Das ist Bios. Das ist Bios Leben, ja. Der eine hat ein bisschen mehr Bios, der andere ein bisschen weniger. Aber je nachdem, Halleluja. Das ist natürliches Leben, ja. Pflanzen haben auch Bios. Tiere haben Bios. Ja, das ist natürliches Leben. Das ist das griechische Wort für natürliches Leben. Dieses Wort steht nicht in Johannes 10, Vers 10. Obwohl natürlich Gott der Urheber des Bios ist, aber Jesus ist nicht gekommen, um uns in erster Linie natürliches Leben im Überfluss zu geben. Sondern hier ist ein anderes Wort. Es steht ja auch nicht das Wort, und das ist ein zweites griechisches Wort für Leben, das heißt Psyche. Ja. Psyche heißt auch Leben im Griechischen, das kannst du zum Beispiel in Markus 8 nachlesen, da heißt es, wer aber seine Psyche verliert um meinetwillen, der wird sie gewinnen. Ja. Das ist interessant, und hier ist die Rede von seelischem Leben. Ja. Das ist sogar das gleiche Wort wie Seele. Du kannst es mit Seele übersetzen, du kannst an der Stelle sagen, ja, wer seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie gewinnen. Ja. Wer will seine Seele gewinnen in alle Ewigkeit? Amen. Also ich will, dass meine Seele auch im Himmel ist, nicht nur mein Geist. Amen. Ja, und dafür ist es wichtig, dass du dein seelisches Leben hier auf der Erde verlierst, dein Leben, das nur danach geht, oh, wie fühle ich mich, oh, wie geht's mir, was geht mir so durch den Kopf und danach lebe ich. Sondern es ist wichtig, dass du tatsächlich diese andere Art von Leben empfängst. Aber bevor ich dir sage, von welcher Art Jesus spricht, nenne ich dir noch ein drittes griechisches Wort für Leben, das auch nicht in Johannes 10, Vers 10 steht. Also es steht hier nicht Bios, es steht nicht Psyche. Das dritte Wort für Leben im Griechischen ist Anastrophe. Und es heißt so viel wie Verhalten oder Lebensweise. Ja, also deine Art zu leben. Ja, sagen wir mal, es gibt eine, keine Ahnung, eine Hamburger Anastrophe, die ist vielleicht ein bisschen anders wie die schwäbische Anastrophe, ein bisschen anders jetzt. Sagen wir mal, es gibt natürlich noch größere Unterschiede, sagen wir mal, die Anastrophe in Saudi-Arabien ist nochmal deutlich anders als die Anastrophe in Deutschland, ja. Also, es gibt unterschiedliche Verhaltensweisen und unterschiedliche Lebensweisen und die Bibel nennt es Anastrophe, dieses Wort steht auch nicht hier. Und trotzdem ist es so, dass so viele auch gerade christliche Predigen, sich darauf konzentrieren, das Anastrophä der Menschen zu verändern und zu verbessern, indem gepredigt und gelehrt wird, was wir besser machen, wie wir es besser machen, was wir tun als Christen, wie wir uns verhalten als Christen. Und natürlich ist ganz klar, verstehst du, es ist nicht total verkehrt, natürlich ist ganz klar, dass wir uns als Christen anders verhalten, als die Welt sich verhält. Aber weißt du, entscheidend ist, aus welcher Quelle heraus verhalten wir uns anders. Du kannst an deinem Anastrophä rumdoktern, so viel du willst, wenn nicht dieses Leben, für das Jesus gekommen ist und von dem er hier spricht, in Johannes 10, 10, wenn nicht dieses Leben in dir ist und wenn du nicht aus dieser Quelle dieses Lebens heraus lebst oder in dem Moment, wo du nicht aus dieser Quelle dieses Lebens heraus lebst, wird wieder ein Anastrophä durchkommen, also ein Verhalten durchkommen, wo du sagst, oh nein, das will ich doch gar nicht. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Oh, wo du erschrocken bist und gedacht hast, oh nein, ich dachte, ich wäre schon viel weiter, dass mir das nochmal passiert. Wer hat es schon mal gedacht? Okay, das sind die Ehrlichen, die anderen. Da beten wir für den Geist der Wahrheit. Halleluja. Amen. Aber Jesus spricht von einer anderen Art von Leben. Er sagt, der Teufel kommt, um zu stehlen, zu rauben und zu verderben. Auf welcher Ebene stiehlt der Teufel, raubt er und verdirbt er? Auf der Ebene von Bios? Im Körper versucht das, auf der Ebene der Psyche, also des seelischen Lebens und auch auf der Ebene des Verhaltens versucht er so viel Verwirrung wie nur irgend möglich in die Menschheit zu bringen. Das kannst du jetzt in dieser Zeit so sehen wie nie zuvor. Menschen sind teilweise so verwirrt, die wissen nicht mehr, ob sie Mann und Frau sind, die wissen gar nichts mehr. Die sind einfach durcheinander. Ja, die Bibel nennt es sogar an einer Stelle das verwirrte Verhalten der Welt. Ja? Amen. Jesus aber ist gekommen, um tatsächlich das, wo der Teufel zu rauben versucht, ja, also im Bios, in der Seele, im Verhalten, da wo er versucht durcheinander zu bringen, da wo er versucht zu stehlen, ist Jesus gekommen, um eine ganz andere Art von Leben zu bringen, aus der heraus sich alle anderen Arten von Leben göttlich verwandeln. Und dieses Leben, dieses griechische Wort für Leben, das da steht in Johannes 10, 10 und nicht nur da, sondern auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, dieses Wort ist Zoe. Amen, hast du sicher schon mal gehört. Zoe Leben. Und das ist Gottes Leben. Das ist göttliches Leben. Das ist das Leben, das Gott hat. Das ist Leben, das Gott als geistliches Wesen seine Natur nennt. Das Zoe-Leben Gottes ist, oder das Zoe-Leben, so muss man sagen, das Zoe-Leben ist tatsächlich die Natur Gottes. Es ist seine Natur. Dieses Leben hat nur er. Wir haben das von Natur aus nicht. Wenn du hier geboren wirst in diese Welt, hast du nicht von Natur aus Zoe-Leben. Du hast Bios, du hast Psyche, du hast auch eine Anastrophä, ja, als Baby noch etwas beschränkt, aber dann später entwickelt sich's etwas mehr, sodass du ein paar mehr Verhaltensausdrücke drauf hast, ja, als nur Bäh, Bäh und Pup, Pup. Aber diese Art von Leben, Zoe, hat nur Gott. Ja. Es ist das übernatürliche, göttliche Zoe-Leben. Es ist seine Natur. Es ist seine Art zu leben. Ja, es ist eine ganz neue Art von Leben. Mit anderen Worten, Jesus ist gekommen, um in diese Welt eine neue Art von Leben einzuführen, die vor ihm nicht da war. Ich meine, wie von euch sind froh, dass sie nach Christus leben? Oh, ja, ja, ja, ja. Also ich habe jetzt wieder, ich interessiere mich immer wieder mal für Geschichte und dann lese ich sowas und dann habe ich jetzt mal wieder gelesen, so das Leben von Gaius Julius Caesar. Also nicht so einen dicken Wälzer, sondern so einen kurzen Artikel. Ja. Und dann liest du das und denkst, meine Güte, in was für einer Welt haben die Menschen damals gelebt? Wie haben die damals getickt? Das ist ja krass, weißt du, das ist ja nur Mord und Totschlag, Egoismus, Gier, Brutalität, Perversion, nichts anderes, verstehst du? Da denkst du, meine Güte, ich meine nicht, dass es das heute nicht mehr gibt, so jetzt nicht. Aber weißt du, im alten römischen Reich zu leben vor Christus, das war hart. Das war wirklich hart, Amen. Und es war 50 vor Christus, ja. Ich bin so froh, dass ich nach Christus geboren bin, ihr Lieben, Amen. Weil mit Christus, weißt du, mit Christus ist nicht nur einfach eine neue Religion in die Welt getreten. Mit Christus ist auch nicht einfach nur eine frohe Botschaft in die Welt getreten, obwohl das natürlich die frohe Botschaft ist. Aber die frohe Botschaft ist aber eigentlich, dass mit Christus eine völlig neue Art von Leben eingeführt wurde in die Menschheit. Und du kannst diese Art von Leben haben, du kannst sie empfangen. 1. Johannes 5, Vers 12 sagt, wer Jesus hat, der hat das Zoe-Leben. Da steht Zoe, ja. Wer Jesus hat, der hat das Zoe-Leben. Wer Jesus hat, der hat nicht Bios im Überfluss. Wer Jesus hat, der hat nicht Psyche, sondern wer Jesus hat, der hat das Zoe-Leben. Mit anderen Worten, der hat diese neue Art von Leben. Der ist ein Teilhaber, so heißt es 2. Petrus 1, Vers 4, ein Teilhaber der göttlichen Natur. Amen. Ich habe schon gesagt, Zoe-Leben ist die Natur Gottes. Das ist seine Natur, das ist das, was ihn ausmacht. Ja. Die Natur einer Pflanze ist Bios. Ja. Die Natur eines Tieres ist auch Bios und auch eine gewisse Psyche. Ja. Aber die Natur Gottes ist Zoe. Amen. Ist übernatürliches, göttliches Leben. Ist die Substanz Gottes. Halleluja. 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, in der Neues-Leben-Übersetzung lese ich es mal. Da heißt es, das aber bedeutet, wer mit Christus lebt, also wer Jesus empfangen hat als Herr in seinem Leben, der wird ein neuer Mensch oder eine neue Schöpfung. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Zoe, steht da, hat begonnen. Dieses, und jetzt kommt es, das finde ich so gut in der Neues Leben übersetzen, da wird es nämlich genau definiert, da heißt es dann, dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, mit sich versöhnt hat. Amen. Das heißt mit anderen Worten, durch Jesus, in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, und das musst du immer wieder bewusst machen, kommt dieses göttliche Leben in dich hinein, dieses Zoe-Leben. Du wirst ein Teilhaber der göttlichen Natur, du wirst eine neue Art von Mensch, du wirst ein Mensch, das jetzt aus oder der jetzt aus dem Zoe-Leben heraus lebt. Amen. Weißt du, das ist das größte Wunder, was hier auf dieser Erde passieren kann. Das ist größer als Heilung, das ist größer als Totenauferweckung, das ist größer als jedes andere Wunder hier auf der Erde, größer als die Speisung der 5000, größer als auf dem Wasser gehen, Gold aus dem Maul des Fisches holen und sonstige Geschichten, die Jesus gemacht hat und die wir heute auch machen, in Jesu Namen. Amen. Aber dieses Wunder ist noch größer. Jesus hat es genannt, das Wunder der neuen Geburt. Warum hat er es neue Geburt genannt? Du kannst ja sagen, das ist das nicht ein bisschen hochgestapelt, Jesus, neue Geburt. Ich meine, Nikodemus hat schon damit zu kämpfen gehabt und gesagt, ja, soll ich wieder neu rein in den Mutterleib und so weiter. Ich bin ja schon geboren. Aber weißt du, es ist tatsächlich so, der natürliche Mensch kennt dieses Zoe-Leben nicht und er muss in dieses Leben hineingeboren werden. Er muss nochmal geboren werden, um Teilhaber des Zoe-Lebens zu sein. Und das passiert in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser in deinem Leben empfängst. Du empfängst das Zoe-Leben. Amen. Halleluja. Und in dem Moment, wo du das Zoe-Leben empfängst, beginnt etwas Neues, eine neue Substanz in deinem Leben sich auszubreiten. Und ich sage mal so, das macht die Bibel auch deutlich, wenn das Zoe-Leben wirklich in dir lebt und wenn du dich einfach nur ein bisschen darauf ausrichtest, also wenn du es jetzt, sagen wir mal, nicht nur so machst, dass du sagst, okay, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens, komm in mein Herz, erlöse mich von meinen Sünden, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe, Amen, und dann einfach so weiterlebst und weiterhin Jesus ignorierst und das Wort Gottes ignorierst, wenn du nicht gerade das machst, weil dann natürlich, dann wirst du es nicht weiterentwickeln. Aber wenn du dich weiter einfach auf diesen Jesus konzentrierst, auf dieses Zoe-Leben konzentrierst, dann wirst du erleben, wie dieses Zoe-Leben mehr und mehr alle anderen Arten des Lebens übernimmt. Also weißt du, das ist die Lösung für verwirrtes Verhalten. Die Lösung ist das Zoe-Leben. Amen. Die Lösung ist die Substanz, die in uns ist. 1. Johannes 3, Vers 16 heißt es, sagt Johannes, ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das heißt mit anderen Worten, du kannst es umdrehen, du kannst sagen, wenn jemand ewiges Leben in sich trägt, wenn jemand Zoe-Leben, das ist ja das Zoe-Leben, das dauert übrigens nicht ewig lang, sondern das ist ewig der Substanz nach. Das macht die Das macht das Zoe-Leben aus, das muss man immer wieder sagen. Ja. Die Ewigkeit ist nicht furchtbar lang, ja. Sondern es ist einfach eine andere Dimension über der Zeit. Das heißt, du musst also auch keine Angst haben, ja, dass es dir langweilig wird. Weil das Zoe-Leben wird niemals langweilig. Weil es ist eben Leben im Überfluss. Amen. Es wird nicht langweilig. Also deswegen wird ein Gottesdienst, in dem sich das Zoe-Leben freisetzt, auch niemals langweilig. Halleluja. Also da willst du nicht nach einer Dreiviertelstunde schon wieder nach Hause gehen und sagen, hey, jetzt muss ich zum Mittag essen. Oder nach einer Stunde, sondern sagst du nach zwei Stunden, hey, kann es noch ein bisschen mehr sein vielleicht? Amen. Das Zoe-Leben ist abenteuerlich. Es ist spannend. Es ist Leben im Überfluss. Halleluja. Und wenn wir dieses Zoe-Leben in uns haben, dann können wir auf die Dauer eben zum Beispiel, wir können nicht morden, wir können nicht stehlen, wir können nicht lügen, wir können nicht Ehe brechen, wir können nicht allen möglichen Gelüsten hinterherlaufen, weil wir in uns ein Leben spüren, das ständig dagegen angeht. Es geht an gegen das Fleisch. Es geht an gegen die Sünde. Du kannst nicht auf die Dauer, Alkoholiker sein und dieses Leben wirklich in dir sprudeln haben. Ich meine, manche Dinge passieren zeitversetzt, verstehst du? Das ist auch wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, dass dein gesamtes Verhalten automatisch am ersten Tag, wo du Jesus in deinem Leben aufnimmst, völlig verändert ist. Oder wie viele haben das schon gemerkt? Amen. Ich bin immer noch im Prozess, verstehst du? Ich bin auch noch nicht angekommen. Amen. Weißt du, ich sage immer so, Herr, wenn ich noch hier auf der Erde bin, dann habe ich noch einen Weg zurückzulegen der Veränderung. Also das ist es. Es ist nicht nur, dass wir hier noch sind, weil wir noch einen Auftrag haben und noch Dinge zu vollbringen haben, die wir tun sollen hier auf der Erde, sondern ich glaube, dass wir, jeder Einzelne von uns, auch deswegen noch hier sind, weil wir noch einen Weg der Veränderung vor uns haben. Amen. Also sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, morgen bin ich schon nicht mehr der gleiche wie heute. Ja, weil wir sind auf einem Weg der Veränderung. Und dieser Weg der Veränderung wird gespeist von diesem Zoe-Leben. Das Zoe-Leben ist die Substanz, die diese Veränderungsprozesse anstößt. Das Zoe-Leben ist die Substanz, die diese alten Verhaltensweisen zum Beispiel, aber auch diese alten Denkweisen, diese alten Gefühlsweisen, sage ich mal, mehr und mehr aus unserer Seele verbannt und verdrängt und einfach eliminiert. Amen. Halleluja. Und damit auch krankmachende Dinge wie Traumata und Missbrauch und was auch immer, was wir vielleicht erlebt haben in unserem seelischen Leben. Das Zoe-Leben ist stark genug, um all das, wo der Feind geraubt, gestohlen und verdorben hat, es völlig rückgängig zu machen und sogar im Überfluss mehr als je zuvor Leben zu geben. Halleluja. So, Halleluja. Amen. So, dass du am Ende besser dran bist als je zuvor. Amen. Also Jesus kam nicht nur, um dein altes Leben ein bisschen wieder zu verbessern. Ja? So nach dem Motto, okay, gut, jetzt bin ich halt irgendwie ein bisschen, jetzt habe ich irgendwie eine tiefe Depression oder was auch immer und Jesus kommt, jetzt nimmt meine Depression weg und das war's dann. Verstehst du, natürlich will Jesus deine Depression wegnehmen und das macht er auch. Aber weißt du, Jesus macht viel mehr. Er gibt dir eine völlig neue Qualität von Leben, die du, bevor du ihn kanntest, überhaupt nie gekannt hast. Auch nicht, bevor du depressiv warst. Amen. Weil es eine andere Art von Leben ist. Es reicht nicht aus, einfach nur gesund zu sein im Körper und nicht depressiv. Ich meine, viele Leute in der Welt freuen sich ja schon, wenn sie so weit sind. Aber weißt du, Jesus ist gekommen, um mehr zu geben. Das reicht ihm nicht aus, um dich einfach ein bisschen, dass du ein bisschen besser draufkommst. Sondern er will dir eine völlig neue Art von Leben geben. Und diese Art von Leben ist übernatürlich. Das ist diese Art von Leben, die die Kranken heilt zum Beispiel. Es ist diese Art von Leben, die aus dir hervorkommen will, wann immer du Menschen die Hände auflegst, um für sie zu beten oder sie freizusetzen. Das ist dieses Zoe-Leben, das aus unserem Innersten hervorkommen will. Ja, Johannes 7, 38 sagt Jesus, diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendig Wassers hervorfließen. Amen. Was für Ströme lebendigen Wassers sind denn das? Weil es ist nicht nur einfach, okay, da hast du einfach immer voll die Power, immer voll die Energie im Natürlichen, weißt du, so nach dem Motto, du hast irgendwie die Megapille genommen, ja, um jetzt, oder so Zaubertrank getrunken, so wie Asterix, dann, ja, oder Superman oder sonst irgendeiner, ja, sondern du hast eine völlig neue Art von Leben empfangen, eine völlig neue Dimension von Leben empfangen. Und diese Dimension von Leben, diese göttliche Natur, dieses Wesen Gottes, diese Substanz Gottes, sie will aus dir herausfließen. Diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten, werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Weißt du, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Da geht's los, verstehst du? Das ist das, worum es geht. Es gibt's in keiner anderen Religion. Nirgendwo, weißt du, nicht im Islam, nicht im Buddhismus, nicht im, was weiß ich, Zoroastrismus, noch in irgendeinem Kult gibt es, oder was haben wir noch, Buddhismus, Hinduismus und sonst was, gibt es das, dass Gott kommt und sagt, hey Mensch, ich gebe dir einfach ein völlig neues Leben und nicht nur irgendeins, sondern ich gebe dir einfach meins. Amen. Ich gebe dir einfach meine Art zu leben, Mensch. Hier hast du es, jetzt lass es in dir Raum gewinnen. Amen. Weißt du, Als der Engel in Apostelgeschichte 5, Vers 20 zu den Aposteln sprach, als sie im Gefängnis waren und er sie dann ja übernatürlich in die Freiheit geschickt hat, also der Engel, hat er zu ihnen gesagt, hey, jetzt geht in den Tempel, das heißt hier Apostelgeschichte 5, 20, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte, jetzt pass auf, alle Worte, jetzt würdest du vielleicht erwarten, so theologisch geschult, denkst du, okay, alle Worte des Evangeliums zum Beispiel könnte da stehen. Ja? Wäre auch nicht verkehrt, ja? Aber es steht nicht da. Oder ja, alle Worte, die du in der Bibel gelernt hast. Nein, er sagt, der Engel sagt, geht hin, stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Amen. So haben wir alle Worte dieses Lebens. Und da steht Zoe. Redet zu ihnen alle Worte. Redet zu ihnen das, was das Zoe-Leben ausmacht. Ich folge heute ganz konkret diesem Befehl. Amen. Ich komme jetzt zwar nicht direkt aus dem Gefängnis, aber ich glaube, der Auftrag ist nach wie vor derselbe. Der ist nach wie vor derselbe wie vor 2000 Jahren. Zu den Menschen alle Worten dieses Lebens zu reden. Ihnen bewusst zu machen, was es heißt, dass dieses Zoe-Leben in uns ist. Amen. Dir bewusst zu machen, was es heißt, dass du göttliches Zoe-Leben empfangen hast und dass es aus dir hervorfließen will. Amen. Dass diese Substanz aus dir hervorfließen will. Und dass du diese Substanz, wenn du Jesus empfangen hast als deinen persönlichen Herrn, zu jeder Zeit freisetzen kannst. Weißt du, was in dir ist, kannst du auch freisetzen. Was du hast, kannst du freisetzen. Also der Unterschied zwischen manchen und anderen ist einfach der, zwischen den einen Christen und den anderen Christen ist der, dass die einen Christen nicht wirklich wissen, was sie haben und die anderen Christen wissen, was sie haben. Der Apostel Petrus war einer, der wusste, was er hatte. Ja, denk an die Geschichte vom Lahmen an der schönen Pforte. Als der Lahme da saß und hat gesagt, hey, kannst du mir ein bisschen Geld geben oder hat jedenfalls den Anschein erweckt, er will Geld. Ja, was auch normal war. Und Petrus sagt zu ihm, ich habe kein Geld dabei, aber was ich habe, das gebe ich dir. Er wusste, was er hatte und im nächsten Moment sagt er, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Der wusste, in mir ist dieses Zoe-Leben. Der wusste, in mir ist dieselbe Power, die er in Jesus schon gesehen hatte. Der wusste, in mir ist derselbe Jesus, der gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Er lebt in mir und er heilt die Kranken und er richtet die Gelähmten auf. Und deswegen konnte er sagen, was ich aber habe, das gebe ich dir. Und der Mann ist aufgestanden. Amen. Weil einer sich dessen bewusst war, was er hatte. Hatte Petrus mehr als du? Nein! Es gibt nicht mehr als Jesus. Jesus ist auch nicht zerteilt, Jesus kommt auch nicht in Portionen. Ja, Amen. Hier, mundgerechte Portion, jetzt erstmal ein bisschen. Also wir machen uns manchmal so komische religiöse Vorstellungen. Ja, Jesus hat mir erstmal nur ein bisschen gegeben, nur mal so, um zu schmecken. Nein, Jesus hat dir von Anfang an alles gegeben. Vielleicht hast du erst ein bisschen entdeckt. Also ehrlich gesagt, ich habe auch erst ein bisschen entdeckt. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr weiß ich, wie wenig ich noch weiß. Ja, Amen, wie viel mehr es noch gibt. Weißt du, wie gewaltig Jesus ist. Amen. Aber weißt du, er hat dir nicht einfach weniger gegeben, sondern er hat dir sein komplettes Zoe-Leben gegeben. Das Leben im Überfluss ist in dir. Die Frage ist nur, weißt du, was du hast? Und wenn du es weißt, dann heißt es, du glaubst es. Du glaubst, okay, was ich habe, das gebe ich dir. Kranker, sei gesund. Was ich habe, das gebe ich dir. Toter, steh auf. Was ich habe, das gebe ich dir. Finanzen kommt herein für das Projekt, das Gott dir aufs Herz gelegt hat. Amen. Was ich habe, das gebe ich dir. Leben im Überfluss. Zoe Leben. Göttliche Substanz. Übernatürliche Substanz. Sag mal zu deinem Nachbarn, in dir ist übernatürliche Substanz. Halleluja. Übernatürliche Substanz. Also, und das ist nicht wenig, das ist auch nicht irgendetwas, verstehst du? Das ist auch nicht irgendeine Art von Leben, ja? Sondern in Johannes 1, Vers 4 heißt es von Jesus jetzt als erstgeborenem Sohn, da heißt es, in ihm war das Leben, nämlich das Zoe-Leben, und das ist das Leben, das wir empfangen haben, ja? Das ist genau das, wovon wir den Überfluss empfangen haben. Und dann sagt er weiter, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Mit anderen Worten, das Leben ist Licht. Was ist Licht? Fragt den Physiker, Licht ist Energie. Amen, ist Energie. Licht ist Energie. Das heißt, in ihm war das Leben und das Leben war eine Energie, eine Lichtenergie sozusagen für die Menschheit. Das heißt, in dir ist eine Energie, ja, dieses Wort haben die Esoteriker nur gestohlen, es kommt in der Bibel oft vor, im Griechischen Energeia, ja, Epheser 1, Vers 18 betet Paulus für ein Bewusstsein der Epheser. Er sagt, hey, dass es euch bewusst wird, was die überragende Größe seiner Kraft und, oder wie heißt es wörtlich, und was die, jedenfalls steht dann da, die Wirksamkeit seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Und dieses Wort Wirksamkeit ist, da steht im Griechischen Energeia. Das heißt, du könntest es auch übersetzen, was die Energie seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Was die Power dahinter ist. Was sozusagen diese Lichtenergie an uns und in uns und durch uns ist. Ströme lebendigen Wassers aus unserem Innersten. Weißt du, da ist Power, da ist Licht, das hervorkommt. Halleluja. Wir haben jetzt das Zeugnis gerade bekommen von zwei jungen Frauen, die bei uns in ein Glory House gehen. Glory House Leiterin hat mir das geschrieben als Zeugnis. Zwei junge Frauen, die bei der Arbeit waren, unabhängig voneinander an unterschiedlichen Arbeitsplätzen. Und beide haben dasselbe erlebt, und zwar, also jetzt vor zwei Wochen oder wann, und zwar sind sie zur Arbeit gekommen und die Leute um sie herum, die Arbeitskollegen, haben zu ihnen gesagt, was ist das für ein Licht um dich rum? Von dir geht so ein Licht aus, was ist das? Ich kann das sehen, das ist so ein Licht um dich rum. Und dann haben sie natürlich erzählt, was dieses Licht ist. Beide jeweils an ihrem Arbeitsplatz erzählt. Und ich sag dir, an diesem Tag haben sie an beiden Arbeitsplätzen mehrere Leute zu Jesus bekehrt. Amen. Halleluja. Einfach, weil sie das Licht gesehen haben. Einfach, weil sie die Power gesehen haben. Gott kann das sichtbar machen für die Ungläubigen. Amen. Gott kann das sichtbar machen. Das heißt nicht, dass nur wenn es sichtbar wird, dass es nur dann da ist. Sondern du hast es. Aber ich sag dir was, je mehr du dir dessen bewusst wirst als Christ, dass diese Lichtenergie von dir ausgeht, umso mehr werden andere es wahrnehmen. Umso mehr werden andere das merken, weißt du? Das ist ein Unterschied, ob du in ein Geschäft reingehst und denkst, oh, hallo, Entschuldigung, ich bin Christ. Das ist nicht sehr Licht, ja. Da darfst du dich nicht wundern, dass sie nicht sagen, oh, du strahlst so ein Licht aus. Aber wenn du in den Shop kommst, wirklich in diesem Bewusstsein, wow, ich bin voll mit Jesus, Ströme lebendigen Wassers fließen aus meinem Innersten hervor, wo immer ich gehe, die Abstrahlung meines Körpers, der Schatten, wie auch immer du es nennen willst, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie sagen, hey, von dir geht Licht aus. Dann darfst du dich nicht wundern, dass um dich herum Leute plötzlich anfangen zu rufen, zu sagen, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Oder dass Dämonen schreien, das kann auch passieren. Ja, das kann auch passieren. Das haben wir alle auch schon erlebt. Du hast es, genau, in der S-Bahn, ja. Halleluja, dann schreit ein Dämon, ja, weil der Dämon spürt das Licht, das von dir ausgeht. Die halten es nicht aus, die sind lichtscheu. Also wenn du irgendwo hingehst, wo die Lichtscheuen unterwegs sind und du lässt das Licht so richtig läuten, anstatt dich gleich wieder einschüchtern zu lassen, sagst, oh, hier ist der Teufel im Raum, Hilfe. Lauter Satanisten. Also das möchte der Teufel gern, dass wir uns so als kleine, eingeschüchterte Christen fühlen. Anstatt, dass wir einfach unser Licht leuchten lassen, dann fangen sie nämlich an zu schreien und sagen, was haben wir mit dir zu schaffen, Enno? Quäl uns nicht vor der Zeit. Amen. Weil das Licht ausgeht. Halleluja. Wow, das ist der Hammer. Also was aus dir ausgeht, ist die Wirksamkeit. Paulus schreibt es ganz genau in Epheser 1, welche Wirksamkeit es ist. Es ist die Wirksamkeit, also die Energie, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Was würdest du sagen, ist das eine große oder eine kleine Energie? Ich meine, welche Energie könnte größer sein als die, die einen Toten wieder zum Leben zurückbringt? Die sogar den Tod besiegt hat. Das ist die stärkste Macht, die dem Bios entgegensteht, die der Psyche entgegensteht, die deinem Anastrophe entgegensteht, das ist die größte Macht. Ja? Ja, das ist ja auch manchmal so. Manchmal sagen Leute, ja, ich kann aber nicht anders. Es kommt über mich, ich kann nicht anders. Doch, genau. Amen. Ja, je mehr du dir dieses Zoe-Lebens bewusst wirst, weißt du, wenn es die Fähigkeit hat, Jesus aus den Toten aufzuwecken, wie viel mehr hat es die Fähigkeit, deine Schwächen mehr und mehr auszumerzen? Amen. Wie viel mehr hat es die Fähigkeit, dein Verhalten umzugestalten? Wie viel mehr hat es die Fähigkeit, deinen Körper zu heilen? Ja. Wie viel mehr hat es die Fähigkeit, einfach Power in Situationen hineinzusenden, die alles verändert? Also manchmal braucht es einfach Power, damit Leute plötzlich anders denken. Vielleicht braucht dein Chef einfach eine göttliche Anästhesie für seine Gedanken. Das ist manchmal so. Ja, ja klar, manchmal muss das sagen. Man muss das sagen, ne? Man muss das manchmal selber sagen und sagen, okay, jetzt merke ich aber, wie es hochkommt. Schicki. Dann sagst du, okay. Göttliche Anästhesie, Halleluja. Bayern würden sagen, ruh Gott her. Ja, ist wichtig, weißt du? Wir haben Autorität zwischen das, was zwischen unseren beiden Ohren abgeht. Amen. Du kannst da Ruhe reinsprechen. Halleluja. Preis den Herrn. Also ist tatsächlich gut, wenn wir als Christen manchmal ein bisschen weniger denken. Also das musste ich auch echt lernen, ne? Ich bin von Natur aus eher ein Vieldenker gewesen. Was heißt von Natur aus? Von meinem Bios her, von meiner Psyche her. Also war ich einfach erzogen, schnell denken, intellektuell, auftrainiert und so weiter. Und dann kommst du zu Jesus. Und dann kommt das Zoe-Leben. Und dann musst du plötzlich manche Dinge verlernen, in bestimmte Richtungen zu denken. Zum Beispiel dir zu viel zu überlegen, dir zu viel Gedanken zu machen. Wie macht Gott das jetzt, wenn er eine Metallplatte im Körper auslöst? Richtig. Keine Ahnung, ich auch nicht. Was weißt du nicht, wie Gott es macht? Ja, du kannst es physikalisch nicht erklären. Ja, ich hatte mal einen Metallingenieur im Gottesdienst, der sagte, als das Metall sich aufgelöst hat, habe ich den Geruch von verdampfendem Metall gerochen im Raum. Ich sage, ja gut, vielleicht ist es verdampft, aber dann wieder stelle ich mir vor, so ein Fuß in dem Metall verdampft. Ich weiß nicht, was danach noch von dem Fuß übrig ist, weil da brauchst du ganz schöne Hitze. Also wenn das Metall verdampft, dann machst du der Fuß gleich mit. Ja, also hast du wieder ein Problem, wie macht Gott es? Ja. Du kannst es nicht rauskriegen, wie Gott es macht. Also musst du an bestimmten Punkten einfach sagen, okay, da gehe ich einfach gar nicht weiter. Da gehe ich einfach gar nicht rein. Manche Sachen musst du gar nicht durchdenken. Du musst es, manche Dinge zu durchdenken, musst du verlernen. Ist besser. Weniger ist mehr. Beim Denken. Amen. Sondern was sollten wir tun? Wir sollten uns bewusst machen. Ja, das ist was anderes als denken. Bewusst machen heißt, ich mache mir bewusst, dass dieses Zoe-Leben in mir ist, dieses übernatürliche Leben, dieser übernatürliche Strom aus mir hervorfließt. Ich mache mir das bewusst und ich mache es nicht mehr davon abhängig, was ich fühle. Weil Bewusstsein ist jenseits von Gefühl. Ja, und du sagst, ja, was ist dir bewusst? Ja, ich sag dir, was dir bewusst ist, das, was du, wenn du nachts um zwei aufwachst, was du, an was du als erstes denkst, woran du, ja, du hast eine Herausforderung, du wachst auf, also ich hast Schmerzen und so, ist das Erste, woran du denkst, wow, die Kraft Gottes ist in mir, Jesus ist da, die Herrlichkeit Gottes, Ströme lebendigen Wassers. Oder ist das Erste noch, oh, die ganzen medizinischen Gedanken und jetzt könnte das sein und dieses und jenes und so weiter. Amen. Das ist das, was dir bewusst ist, verstehst du? Amen. Das Bewusstsein. Bewusstsein ist das, was einfach hervorkommt. Und wir brauchen als Christen einfach ein Hervorkommen dieser Ströme lebendigen Wassers. Und ich sage dir, wir gehen in eine Zeit rein, wo es so wichtig ist wie nie zuvor, dass der Leib Christi darin geht. Dass wo immer wir da hinkommen, wo immer du hier in Hamburg hingehst oder in der Umgebung von Hamburg, wo immer du herkommst, wo immer du hingehst, dass du dir bewusst bist, hey, jetzt kommen Ströme lebendigen Wassers in diesen Raum. Amen. Weil das wird die Welt verändern. Halleluja. Das wird die Welt verändern. Ich habe jetzt, gerade heute Morgen hat eine von den Leiterinnen in Hannover das Zeugnis erzählt, wo sie war vor einem Jahr da, am 3. Oktober, genau vor einem Jahr war sie im Bunker in Israel. Sie hat eine Israel-Reise gemacht und da war dieser Angriff oder ein Angriff gestartet, ich weiß nicht mehr genau welcher das war, auf jeden Fall irgendein Angriff. Und dann mussten sie in den Bunker fliehen dort und waren sie im Bunker drin und dann war da ein Israeli, ein messianischer Jude, ein Jesusgläubig und er hat sein Kind war mit im Bunker und er hat seinem Kind gesagt, ruf einfach immer, sing einfach immer, Chai Israel, was so viel heißt wie Leben für Israel, Leben für Israel, Leben. Sie haben immer dieses Leben ausgesprochen und er hat Leben, Leben, Leben gesprochen, Leben für Israel, immer rein in den Bunker und die Atmosphäre, was glaubst du, wie die Atmosphäre sich verändert hat? Amen. Also das sind die Ströme lebendigen Wassers, da kommt es drauf an, wo wir stehen. Ja, fängst du dann an in so einer Situation, dir alle möglichen Szenarien zu überlegen, oh, wenn sie von links kommt, die Bombe, was mache ich dann, wenn sie von rechts kommt, kommt sie nicht, wann kommt sie, macht's bumm, macht's nicht bumm, was auch immer, verstehst du? Sind das deine Gedanken oder sagst du Leben, Leben, Halleluja, Leben im Überfluss. Zoe Leben kommt hervor aus mir, Zoe Leben fließt, Zoe Leben ist stärker als alles andere, Zoe Leben ist stärker als Krankheit, Zoe Leben ist stärker als Symptome, Zoe Leben ist stärker als Umstände, Zoe Leben ist stärker als Depression, Zoe Leben ist stärker als Dunkelheit, Zoe Leben ist das Licht der Menschen und es kommt aus mir hervor. Amen. Heute hier. Amen. Bist du bereit, es rauszulassen? Halleluja. Stehen wir mal auf zusammen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ich möchte als Erstes gerne eine Frage stellen, und zwar, wer ist heute Nachmittag hier? Du hast jetzt die Botschaft gehört und du sagst, ich habe aber noch gar nicht diese Gewissheit, dass wirklich dieses Zoe-Leben in mir drin ist. Es kann im Wesentlichen drei Gründe geben, warum du nicht diese Gewissheit, warum du nicht diese Sicherheit hast. Entweder, der erste mögliche Grund ist, dass du noch nie wirklich bewusst mit deinem Herzen gesagt hast, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm in mein Herz hinein. Mach du mein Leben neu. Ich empfange dich. Da geht es nicht um eine Religion, weißt du? Da geht es nicht um irgendwie, ja, okay, ich bin jetzt Christ oder so. Das hat eine Weile gedauert, bis man die ersten Christen wirklich Christen genannt hat. Am Anfang waren es einfach die Jünger des Weges. Ja? Da waren es einfach die, die dem Weg gefolgt sind. Dem Weg nämlich zum Vater, dem Weg in die Herrlichkeit Gottes. Ja? Also es geht nicht um eine Religion, sondern es geht darum, dass du ihn als den lebendigen Herrn und Erlöser, den lebendigen Gott in deinem Leben aufnimmst, persönlich, in Beziehung trittst zu ihm. Vielleicht hast du das noch nie bewusst gemacht mit deinem Herzen. Das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer ihn mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht, einfach auch bewusst und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ganz bewusst. Dann möchte ich dich heute Nachmittag hier einladen, das jetzt als Nächstes mit mir zu tun. Und ich werde mit dir und für dich persönlich beten, okay? Damit du das festmachst, dass dieses neue Leben, in dein Herz hineinkommt. Das ist also die erste Gruppe, die ich gerade jetzt anspreche. Die zweite Gruppe, das kann sein, du hast vielleicht mal tatsächlich Jesus in deinem Leben aufgenommen, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Du bist nicht weiter gewachsen in diesem Zoe-Leben, weil wie ich am Anfang gesagt habe, wenn du dich nicht drum kümmerst, wenn du dich nicht damit beschäftigst, wenn du einfach so nebenher lebst, wenn du einfach so, okay, ja gut, ich habe mal Jesus aufgenommen, ja, jetzt bin ich irgendwie Christ und so weiter, dann ist es nicht wirklich Realität in deinem Herzen und in deinem Leben. Dann bist du nicht unterwegs, du bist nicht in diesem Veränderungsprozess mehr. Du bist wieder davon weggekommen. Dann ist heute der Tag, wo du das neu festmachst und wo du ganz neu sagst, jawohl, ich empfange dich, Jesus, ich empfange dein Zoe-Leben und ich entscheide mich für dieses Leben. Ich entscheide mich dafür, aus diesem Leben, aus dir heraus, Jesus, zu leben. Okay? Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten. Oder die dritte Möglichkeit ist die, dass du nicht diese Sicherheit mehr hast, ist vielleicht die, weil tatsächlich da einfach Sünde sich in deinem Leben eingeschlichen hat, die du bis jetzt noch nicht bekannt hast oder nicht, wo du nicht um Vergebung gebeten hast, wo du nicht dich ausgestreckt hast nach dem Heiligen Geist, dass er das wegnimmt. Ja? Ich spreche nicht davon, dass du irgendwie mal einen Fehler gemacht hast oder so, das machen wir alle als Christen, sondern ich spreche davon, dass da etwas gibt in deinem Leben, wo du weißt, es ist nicht richtig, aber du bist es bisher einfach nicht angegangen. Es liegt da und es trennt dich im Endeffekt von Gott. Diese Sünde trennt dich von Gott. Und Jesus sagt, oder der Apostel Johannes sagt über Jesus, er sagt, dass er treu und gerecht ist und dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wenn wir unsere Sünde bekennen. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm sagen, Herr, ich brauche dein Blut jetzt hier in dieser Situation, ich nehme das in Anspruch, ich glaube dir, dass du für mich bezahlt hast und ich bitte dich um Vergebung für diese Sünde und ich gebe sie dir jetzt, nimm sie raus aus meinem Leben, okay? Und du hast es noch nicht gemacht und deswegen ist es so, dass das einfach in deinem Leben das wie ein Bollwerk ist gegen die Verbindung und gegen die Beziehung zu Jesus, der das Leben ist, der das Zoe-Leben ist. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich persönlich beten. Okay? Das heißt, ich möchte jetzt fragen, wer ist alles hier? Das sind diese drei Möglichkeiten. Ja? Du hast jedenfalls, vielleicht gibt es auch noch eine vierte Möglichkeit, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall gilt, du hast nicht diese Sicherheit und diese Gewissheit, dass das Zoe-Leben Gottes in dir wirksam ist, dass du darin unterwegs bist, dass Gott in deinem Leben am Wirken ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er jetzt gestern das letzte große Totenauferweckungswunder getan hat, sondern einfach, dass du unterwegs bist mit ihm und du weißt, er arbeitet an dir und er wirkt in dir. Du hast nicht diese Gewissheit, du hast nicht diese Sicherheit. Dann möchte ich jetzt mit dir und für dich persönlich beten. Und wenn dich das betrifft, dann streck einfach deine Hand aus, da wo du bist, sodass ich sehen kann, okay, überall hier, okay, Halleluja. Danke, Jesus, für all diese Hände, die ausgestreckt sind. Jetzt ist der Moment des neuen Anfangs. Jetzt ist der Moment, wo Jesus einfach in dein Leben kommt und wo du das festmachst, wo du vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt diese Entscheidung festmachst, mit ihm und durch ihn und aus ihm heraus zu leben. Okay? Und ich möchte jetzt gleich einfach mit euch und für euch persönlich beten. Ich möchte einfach kurz bitten, kommt einfach ganz schnell hier zu mir mal nach vorne. Wir wollen einfach zusammen ein Gebet sprechen und dann möchte ich euch einfach auch persönlich die Hand auflegen. Und wir geben ihm mal einen kräftigen Applaus. Herzlich willkommen. Komm ruhig noch ein bisschen weiter, genau. Hier um mich herum, genau. Hier. Halleluja. Herzlich willkommen. Super, herzlich willkommen. Komm nur näher. Trau dich. Halleluja. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Super. Halleluja. Du auch. Herzlich willkommen. Wunderbar. Herzlich willkommen. Halleluja. Halleluja. Okay, du auch. Komm ruhig näher. Ne? Wenn du nur dazukommen möchtest, dann erreicht dich meine Hand auch. Ja. So. Halleluja. Okay. Danke, Jesus. Ja, ihr könnt einfach hier vor mir stehen. Ihr müsst nicht da stehen, sonst lenken euch die Leute vielleicht so ab. Ja? Also einfach, schaut einfach zu mir her. Okay, Halleluja. Und wir machen jetzt Folgendes. Ihr schließt einfach eure Augen und ich bete als erstes euch einfach ein Gebet vor. Weil das ist wichtig, dass du selber es mit deinem Mund bekennst. Die Bibel sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, der wird errettet werden. Okay? Deswegen möchte ich als erstes, dass du einfach das bekennst, dass du Jesus brauchst und dass du ihn in deinem Leben aufnimmst und dass du ihn um Vergebung bittest, wo Sünde einfach dich getrennt hat. Und dann werde ich einfach für jeden einfach kurz die Hand auflegen und für dich beten. Okay? Also schließen wir unsere Augen. Und wer sonst es im Raum mitbeten möchte, bete es einfach laut mit. Ja? Weil das ist die Voraussetzung für das, was wir gleich nachher machen werden, nämlich dieses Zoe-Leben freisetzen, auch nochmal im Bereich von Heilung und im Bereich einfach von Wunder. Ja, das werden wir gleich im Anschluss dann nochmal tun. Halleluja. Also schließt eure Augen und lasst uns sagen, einfach jeder hier vorne insbesondere, sprich mir einfach laut nach, sag, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast, damit ich als gefallene Schöpfung, der ich gefangen war, in meinem natürlichen seelischen Leben, damit ich Befreiung erfahren kann. damit ich göttliches Leben empfangen kann. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast, um die Trennung zwischen mir und dem Vater aufzuheben, zwischen mir und dem Zoe-Leben Gottes. Ich nehme jetzt dein Blut in Anspruch. Ich berufe mich auf dein Opfer. Und ich bitte dich gerade jetzt um Vergebung, Jesus. Wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich mich von dir entfernt habe oder wo ich gesündigt habe, es tut mir leid. Du sagst in deinem Wort, wenn ich meine Sünde bekenne, dann bist du treu und gerecht. Und du vergibst mir und du reinigst mich. Danke, dass du es gerade jetzt tust, Jesus. Dass du mich jetzt mit deinem neuen Leben füllst. Heiliger Geist, ich empfange dich jetzt. Ich empfange dein Leben. Ich empfange die Natur Gottes. Ich empfange das Zoe-Leben Gottes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich spreche dir es zu jetzt in dem Namen Jesus. Du hast es empfangen. Das Alte ist vorbei und ausgeräumt. Und jetzt beginnt etwas völlig Neues und dein Leben wird nicht mehr das Gleiche sein, weil das Zoe-Leben alles verwandelt. Das Zoe-Leben alles verändert. In dem Namen Jesu Christus. In dem Namen Jesu Christus. Segne dich zum himmlischen, göttlichen Zoe-Leben, dass es die Kontrolle übernimmt. In Jesu Namen über jeden Bereich deines Denkens und deines Fühlens und deines Verhaltens und deines Lebens. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus, für dein himmlisches Leben. Danke, Jesus, dass du jetzt übernimmst, in dem Namen Jesu Christi, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist. Neu, neu, abgeschnitten von Gott. Halleluja. Nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Vater. Erfülle sie in der Realität dieses Neuen. Vater, erfülle ihn, Herr, in der Realität dieses Neuen. Du kannst es so sehen, es ist wie ein Herabkommen. Er lässt sein Leben herab und gibt es in dich hin. Das ist das Kommen von Jesus. In dich hinein. Gefüllt in Jesu. Gefüllt mit ihm. Genommen von ihm. Halleluja. Gefüllt mit ihm. Genommen von ihm. Danke, Vater, für das Leben, dass alles verwandelt wird. Innen nach außen. Ja, das ist das Gewaltige, weißt du, das ist der neue Bund in Jesus. Er verwandelt uns von innen nach außen. Dieses neue Leben in uns hinein und dann arbeitet es sich durch unsere Seele, durch unseren Körper, durch unser Fleisch hindurch, in unsere Umgebung hinein, in Jesu Namen. Das ist es. Neue Bund. Der alte Bund war Einwirkung von außen. Durch die Kraft Gottes, durch einzelne Männer Gottes. Neue Bund ist Verwandlung von innen. Siehe, ich gebe euch ein neues Herz. Einen neuen Geist gebe ich in euer Innerstes. Empfängst es gerade jetzt. Ah, Jesu. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für das Lied des neuen Lebens, das zu sprudeln beginnt in deinen Kindern. Oh, danke, Vater, für das Lied des neuen Lebens. Ich glaube, dass der Heilige Geist dir sagt, preise mich, lobe mich. Lobe mich mit deinen Worten. Du musst nicht gut singen können oder sonst irgendwie besondere musikalische Qualitäten aufweisen, um im Geist zu singen. Halleluja. Er sagt, preise mich und ich werde dir die Worte geben und ich werde dir die Melodien geben und du wirst sehen, dein geistliches Leben revolutioniert wird, indem du das Lied des Herrn aus deinem Innersten singst. In Jesu. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich danke dir, Herr, für diesen kostbaren Sohn Gottes jetzt in dir, Herr, in Christus. Herr. Danke, Herr, dass du Ja gesagt hast zu ihm, dass er Ja gesagt hat zu ihm. Und du und er, Herr, ihr werdet gemeinsam vorangehen. Und so wie du ihn von innen nach außen mehr und mehr umgestaltest durch dieses neue Leben, so wird diese umgestaltende Kraft auch nach außen wirken und Menschen um ihn herum verwandeln. Und Menschen mit hineinnehmen in diesen Sog der Veränderung. Danke, Vater. Danke, Vater. Siehe, ich wirke Neues. Ich wirke Neues. Schau auf mich. Ich wirke Neues. Ich wirke Neues. Indem du schaust auf mich, sagt Jesus, wirst du es mehr und mehr erkennen. Während du gehst, du wirst vielleicht manchmal denken, oh, was macht Gott gerade, was ist da, was passiert da? Und du wirst dir unsicher sein vielleicht. Aber in dem Moment, wo du zurückschaust, siehst du plötzlich, wow, da hat Gott gewirkt. Ja, so ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist, sagt Jesus, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Die Kraft des Heiligen Geistes. Zu machen. Danke, Vater, für deinen kostbaren Sohn, Herr. Danke, Herr, dass du in seinem Leben wirksam bist, Herr, dass deine Kraft in seinem Leben wirksam ist. So ihr Leben. Ströme lebendigen Wassers, Herr, übernehmen von innen raus und fließen aus dem Innersten. Oh, ich setze freien Durchfluss frei. Freien Durchfluss. Oh, freien Durchfluss. Halleluja. Johannes 7, 38 ist nichts anderes als freier Durchfluss. Diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer von euch hat zum ersten Mal so eine Entscheidung getroffen oder wirklich gesagt, dass jawohl, Jesus, sei du der Herr meines Lebens, komm du in mein Leben, du hast ihn zum ersten Mal aufgenommen, ins Neue heute. Streck einfach mal deine Hand aus. Hinter dir ist die Olivera, die noch gerne einfach auch mit dir persönlich noch weiter beten möchte, dich einfach noch unterstützen möchte an diesem neuen Leben, dir auch was Kleines schenken möchte. Wenn du einfach auch sonst, wenn jemand es möchte, einfach, das sind noch Helfer auch da, die bereit sind, einfach für euch zu beten, mit euch zu beten, auch noch weiter zu beten. Wir werden jetzt hier einfach dieses Zoe-Leben nochmal freisetzen, dass es durch uns alle fließt. Aber wenn du einfach jetzt wirklich da einen Neuanfang heute gemacht hast, dann einfach sprich auch nochmal mit jemandem persönlich. Nutze einfach die Gelegenheit heute. Da sind Mitarbeiter, da sind Helfer da. Und es gibt auch ein kleines Geschenk für jeden, genau, der jetzt bei diesem Aufruf nach vorne gekommen ist, einfach als ein Hinweis zum Mitnehmen. Genau, ihr könnt es ihnen einfach mal gerade geben. Halleluja. Wir geben ihm nochmal einen kräftigen Applaus, okay? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, und dann dürft ihr euch wieder hinsetzen und einfach, wer noch weiter Gebet empfangen möchte, einfach durch die Mitarbeiter empfangen, einfach das Gebet. Und ansonsten möchte ich euch einfach nochmal alle bitten, nochmal aufzustehen, weil wir wollen jetzt etwas Wunderbares machen. Und zwar, wir wollen, weil jetzt haben wir sichergestellt, dass dieses Zoe-Leben wirklich in jedem Einzelnen von uns am Wirken ist. Dass dieses Zoe-Leben durch jeden Einzelnen von uns fließt. Und jetzt wollen wir dieses Zoe-Leben freisetzen auch. In unserer Mitte, durch jeden Einzelnen von uns. Okay? Also, lass uns einfach nochmal an den Platz gehen. Und dann möchte ich gerne Folgendes fragen. Wer ist hier? Und du sagst, ja genau, aufstehen hatte ich schon gesagt. Ja, genau. Und dann, wer ist hier und du sagst, jawohl, ich brauche einfach noch eine spezielle, spezifische Heilung in meinem Körper. Dann streck einfach deine Hand aus, sodass dass wir sehen können. Okay, das sind einige, die einfach eine Heilung brauchen. So, und jetzt, pass auf. Wer hat seine Hand jetzt nicht gehoben? Streck du mal deine Hand. Ja? Okay, das sind einige andere. Okay. Ich frage dich, was hast du? Zoe-Leben. Was ist dieses Zoe-Leben? Es ist göttliches Leben. Es ist Auferstehungsleben. Und somit ist es stärker als jede Krankheit. Ist stärker als jeder Tod. Ist stärker als jede Macht der Finsternis. Amen. Und es ist in dir. Und es will aus dir hervorfließen. Amen. Wir wollen jetzt einfach diesen Fluss freisetzen. Aus unserem Innersten raus. Ich zeige das einfach mal kurz, einfach, wie wir das jetzt gleich machen werden. Und dann werden wir einfach das füreinander freisetzen. Pass mal auf, ist jemand hier, weil da kann man es gut demonstrieren. Ist jemand hier, du hast Schmerzen oder Einschränkungen im oberen Rückenbereich. Aber im oberen Brustwirbel, Rückenbereich. Dann einfach streck mal deine Hand aus, wärst du. Okay. Okay. Genau. Du, genau, die jüngere Dame, komm du mal her. Ich meinte die jüngere Dame, genau. Sie ist ein bisschen jünger als du, nicht viel, aber. Ich kann nur für. Nein, nicht dich, sondern genau sie hatte ich gemeint. Ja. Okay. Weißt du, aber es empfängt jeder gleich. Du hast Schmerzen im oberen Rückenbereich? Sagte Schmerzen? Also Bewegungseinschränkungen einfach. Okay, nur, aber keine Schmerzen? Nee? Okay. Okay, jetzt gerade nicht. Aber pass auf, egal. Aber du hast Bewegungseinschränkungen. Ist da Metall oder was ist da? Okay. Okay, alles klar. Jetzt pass auf. Ich demonstriere jetzt einfach, wie wir das jetzt gleich alle machen. Einfach das Zoe-Leben hineinlassen in den Körper, okay? Pass auf. Streck mal deine Arme einfach so aus. Mach sie mal so gerade, ausgestreckt, genau. Dann mal zusammen. Ja gut, es sind etwas, ein Unterschied, ja nicht viel, ein halber Zentimeter Unterschied, etwas, so hier kannst du es sehen, nimm mal an den Fingern. Ja, kannst du es so, pass auf, wenn du es so siehst, dann siehst du es. Okay, das heißt, da ist einfach ein bisschen was verschoben und vielleicht durch die Versteifung auch oder was auch immer, was da Verknöcherungen, sagst du. Skoliose, okay. Pass auf, jetzt lassen wir das Zoe-Leben, ich lasse jetzt das Zoe-Leben, speziell das machst du gleich auch, ja? Aber ich lasse jetzt einfach, du lässt einfach ganz locker die Arme, genau, dann kann es am besten durchfließen. Ich lasse jetzt einfach in dem Namen Jesus das Zoe-Leben Gottes, das in mir ist, durch diese Arme in diesen Rücken hineinfließen. Ich mache nichts, ich schubse nicht oder irgendwas. Das ist die Kraft Gottes, das ist einfach das Zoe-Leben, das hervorkommt, das ist die Substanz, die hervorkommt. In Jesu Namen, ich setze diese Substanz frei auf sämtlichen Wirbeln, auf sämtlichen Nerven, auf sämtlichen Knochen, auf sämtlichen Bandscheiben, Bändern, Sehnen. In Jesu Namen, ich befehle dieser Wirbelsäule sich zu strecken, dieser Skoliose zu verschwinden, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, du brauchst es für die ganze Wirbelsäule. Von oben bis unten. Oben bis unten. Vom obersten Wirbel bis zum untersten Wirbel. Okay, lass locker. Jetzt streck nochmal die Arme aus. Genau. Richtig gestrecken. Genau. Jetzt sind sie gleich lang. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Beweg's einfach mal ein bisschen. Schau mal, wie es sich anfühlt. Ist es leichter, oder? Halleluja. Yes, Amen. Amen. Halleluja. Ja, jetzt merkst du es. Das konntest du vorher nicht machen, wenn du so den Arm rüber tust, ja? Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Es ist Zoe-Leben. Tut sein Werk. Amen. Danke, Jesus. Jetzt pass gut auf. Ich sag dir jetzt schon gleich im Voraus. Das Zoe-Leben ist eine geistliche, übernatürliche Substanz. Das wirkt jetzt da drin. Ja? Und gerade bei solchen Sachen ist es manchmal so, da streckt sich noch ein bisschen was, da ist Gott einfach nur am Arbeiten. Und wir lassen einfach das Zoe-Leben seine Arbeit tun. Es ist drin, du stellst dich drauf. Gerade Wirbelsäule, normale Beweglichkeit. Amen. Okay, jetzt seid ihr dran. Ich habe es demonstriert, wie es geht. Jetzt pass auf. Wer braucht alles ein Wunder in seinem Körper? Kannst du dich ruhig da hinsetzen, ist okay. Ja, genau. Ihr streckt einfach eure Hand aus und jemand, der um euch herum steht, kommt jetzt zu euch hin. Ja, du gehst jetzt einfach zu jemand hin. Okay, da ist jemand. Okay. Moment, noch gar nichts machen. Sondern jemand kommt zu der Person hin, weil ich führe euch jetzt da gemeinsam rein. Okay, wenn du noch jemanden siehst, der seine Hand gehoben hat um dich herum, geh einfach auf die Person zu. Wenn ihr beide die Hand gehoben habt und euch jetzt nicht persönlich kennt, dann geht einfach auch aufeinander zu und betet füreinander. Ja? Vielleicht jetzt nicht gerade Ehepartner füreinander, aber einfach, wenn du jemand anders siehst, zum Beispiel, ihr beide kennt ihr euch? Nee, dann betet einfach füreinander. Oder ihr beide, egal, hier ist noch jemand, dann kannst du mit ihr. Einfach tut euch zusammen. Oder Evelyn, da ist noch hinter dir jemand auch. Ne? Sie wollte auch jemand. Hier. Streck einfach deine Hand so lang aus, bis jemand bei dir ist. Okay? So. Sonst noch nichts. Mal. Hier sind noch zwei Hände. Guck mal, dreh dich mal um. Hinter dir ist auch jemand. Genau. Weil dann könnt ihr füreinander das freisetzen. Aber ihr kennt euch so gut, oder wie? Nein? Okay, weil dann geht einfach miteinander. Geht einfach zusammen. Ja? Okay. Ja. Okay. Da ist noch jemand. Hier braucht noch jemand jemanden. Du hast sie? Okay. Du brauchst noch jemanden. Ist noch jemand, der jetzt noch mit niemand zusammensteht? Wer steht? Du. Ja, genau, du brauchst auch jemanden. Also ihr beide, kommt zusammen. Komm raus. Genau. So. Okay. So. Okay. Jetzt pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Du fragst die Person jetzt einfach ganz kurz. Ah, das ist eh super. Guck mal, du mit der Skoliose und den Schmerzen der Brustwirbelsäule, du bist jetzt mit der anderen Dame, die auch das Gleiche hatte, zusammen. Du hast gerade die Heilung empfangen, jetzt kannst du es gleich weiterfließen lassen. Optimal. Preis den Herrn. Halleluja. Jetzt pass auf, ich sag genau, was ihr macht. Als erstes fragt die Person, wo brauchst du ein Wunder? In welchem Körperteil, in welcher Region, was auch immer, was ist es? Keine jetzt lange ärztliche Diagnose oder so, sondern einfach, okay, ich brauche ein neues Schultergelenk oder ich kann meinen Arm nicht bewegen oder ich brauche eine neue Niere oder da muss ein Tumor verschwinden oder was auch immer. Einfach kurze Info, was du brauchst. Kurze Info, worum es geht, okay? Kurze Info, ja? Okay? Halleluja. Gut. Wenn du die Info hast, dann nichts weitermachen jetzt erstmal, sondern genau zuhören. Wartet noch kurz. Hat jeder die Info? Okay, gut. Jetzt machst du Folgendes. Entweder, wenn es ein bestimmtes Körperteil ist, dann kannst du entweder deine Hand da drauflegen oder so, wie ich es gerade gemacht habe, kannst du zum Beispiel die Arme nach vorne heben lassen, wenn es um die Brustwirbelsäule geht, oder du kannst deine Hand auf die Halswirbelsäule legen, oder du kannst auch die Beine auswachsen lassen, so wie ich gerade die Arme habe auswachsen lassen, wenn es um die Lendenwirbelsäule geht. Also frag die Person, darf ich meine Hände einfach auf die Stelle legen, wo das Zoe-Leben rein soll? Ja? Okay? Wenn es irgendeine Stelle ist, wo man es besser nicht hinlegt, dann leg es einfach auf den Kopf. Okay, und jetzt Achtung. Jetzt beten wir eine halbe Minute in Sprachen. Wenn du in Sprachen beten kannst, betest du in Sprachen. Wir beten einfach im Geist, um einfach diesen Zoe-Leben-Fluss in uns anzufachen. Ja, diejenigen, die glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Also bete in Sprachen und ich sage dann gleich, was weiter passiert. Okay, bete einfach in Sprachen. Korabasia da labashi kanana masondo korabasia da labashi kanana. Korabasia na masanda la la labashi kanana la la. Oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für diesen Strom des Zoe-Lebens, der hier ist heute Nachmittag, hier in diesem Raum, durch jeden einzelnen Sohn und durch jede einzelne Tochter Gottes fließt. Und jetzt sagst du einfach, sprich mir einfach nach, sag in dem Namen Jesus, setze ich den Strom des Zoe-Lebens aus meinem Innersten frei hinein in diesen Körper, hinein in dieses Körperteil. Und jetzt sagst du, und ich befehle diesem Organ oder diesem Körperteil jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In Jesu Namen. Du setzt jetzt die göttliche Ordnung frei in diesen Körper, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Lass einfach dieses Zoe-Leben aus dir fließen, in dem Namen von Jesus jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Setz das Zoe-Leben Gottes frei. Sprich ein gesundes Knie, sprich einen gesunden Arm, sprich ein gesundes Auge, sprich ein gesundes Ohr. In Jesu Namen durch die Kraft des Zoe-Lebens. Und dann, wenn du gesprochen hast, dann lass einfach die Kraft rein. Denk einfach mal eine halbe Minute nichts, okay? Denk nichts. Vor allem denk nicht, funktioniert's oder funktioniert's nicht. sondern einfach Ruhe und die Kraft Gottes reinlassen. Einfach nichts denken und die Kraft Gottes reinlassen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt fließt die Kraft Gottes in diese Körper, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Du lässt einfach die Kraft Gottes fließen. Hinein in diese Körper, in dem Namen Jesus. Jetzt. Oh, jetzt. Jetzt durch den Körper durch. Okay, jetzt nicht mehr beten, sondern einfach eine halbe Minute nichts denken und einfach die Kraft Gottes reinfließen lassen. Und dann, wenn du die Kraft Gottes hast reinfließen lassen, dann machst du es so wie Jesus. Das heißt, du sagst zu der Person, dass sie jetzt etwas tun soll, was sie vorher vielleicht nicht tun konnte. Du sagst zu der Person, bewege deinen Arm, bewege deine Hand, bewege dein Knie. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn es nichts gibt, was man jetzt direkt tun kann, um einfach die Heilung zu empfangen, dann einfach danke Gott gemeinsam, dass er dieses Organ, was er immer im Inneren in Ordnung gebracht hat. Dann danke ihm einfach. Ja? Aber jetzt tust du im Glauben das aktivieren. Das aktivierst du den Strom Gottes. Du sagst in Jesu Namen, jetzt schau, jetzt sieh, jetzt hör, jetzt beweg dich in Jesu Namen. Tu etwas, was vorher nicht ging, in Jesu Namen. Jetzt, jetzt, los geht's, in Jesu Namen, aktiviert. Wenn du die Treppe hoch und runter gehen musst, um zu sehen, was sich verändert, dann spring einfach die Treppe hoch und runter. Wenn du in die Knie gehen musst, geh in die Knie. Wenn du stehen musst, dann steh auf. Wenn du liegen musst, dann leg dich hin. Wenn du aufs Klo gehen musst, um zu schauen, ob die Knoten sich aufgelöst haben, dann geh aufs Klo und schau, ob sich's aufgelöst hat, in Jesu Namen. In Jesu Namen, halte Ausschau im Glauben. Halte Ausschau im Glauben jetzt. Jetzt nicht mehr weiter beten, schon gar nicht irgendwie selber jetzt weiter beten, sondern jetzt handelst du im Glauben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit hier im Raum. Danke, Jesus, für deine Kraft hier im Raum. Oh, Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Okay, jetzt geben wir mal Jesus die Ehre für alles, was er jetzt getan hat. Manche Dinge, die du sofort hast testen können, manche Dinge, die du erst im Nachhinein testen musst. Aber lass uns mal Jesus die Ehre geben für alles, was er getan hat. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf. Wer von euch konnte jetzt feststellen, dass Symptome in deinem Körper entweder ganz verschwunden sind oder stark zurückgegangen sind? Einfach kurz die Hand hoch. 1, 2, 3, 4. Wo noch? Wink einfach mit der Hand, wenn bei dir die Symptome weggegangen sind oder stark zurückgegangen sind. Da hinten auch, 5. Halleluja, wo noch? Wink einfach mit deiner Hand. Ja, test es jetzt. Wenn du es noch nicht getestet hast, test es jetzt. Jemand muss vielleicht noch die Treppen steigen oder was auch immer. Test es jetzt und dann gib kurz Zeugnis, was passiert ist. Weil in dem Moment, wo du Zeugnis gibst von dem, was passiert ist, wird es versiegelt. Und es ist auch so, dass Jesus sagt in Offenbarung 19, dass sein Zeugnis der Geist der Weissagung ist. Das heißt, durch das Zeugnis geben werden wieder weitere Wunder freigesetzt. Okay? Halleluja. Also erzähl kurz, was passiert ist. Kommt einfach ganz schnell nach vorne, erzähl kurz, was passiert ist. Einfach jeder, der seine Hand gehoben hat oder der jetzt feststellt, dass sich was verändert hat, komm einfach ganz schnell nach vorne und erzähl, was passiert ist. Okay? Komm einfach ganz schnell nach vorne. Kommt einfach nach vorne. Kommt einfach nach vorne. Kommt alle nach vorne, bei denen was passiert ist jetzt. Kommt einfach ganz schnell nach vorne. Bei dir ist auch was passiert, oder? Bei dir ist auch was passiert? Ja, dann komm nach vorne, dann komm nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Halleluja. Halleluja. Okay. Jetzt schaut mal. Könnt ihr euch hinsetzen, weil sonst sehen es die Leute schlecht. Jetzt schaut mal her, was Gott alles getan hat jetzt in diesem Moment. Schaut mal her, was hat Gott bei dir getan? Meine Knie sind frei, meine Lendenwirbelsäule ist frei und offensichtlich sind die Lungenbläschen, die da sich gebildet hatten, auch weg. Ich kann mich wunderbar atmen. Halleluja, danke Jesus, Amen. Halleluja, preis den Herrn, das ist doch Grund zur Freude. Super, Herr. Halleluja, Amen. Was ist bei dir passiert? Mein Knie, ich hatte starke Schmerzen und die sind zurückgegangen. Wie groß waren denn die Schmerzen auf der Skala von 1 bis 10, wenn 10 das stärkste ist? 8. Und jetzt? 4, das heißt also in die Hälfte zurückgegangen. Welches Knie war das? Das rechte. Das rechte? Okay, das heißt, schau, das Zoe-Leben ist am Wirken in diesem Knie. Der Schmerz ist runtergegangen. Das heißt, Gott ist am Wirken. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach Gott glauben würden, dass, weißt du, wir machen einfach einen Countdown. Der Schmerz ist jetzt noch bei 4. Also sagen wir 4, 3, 2, 1, 0. Halleluja, beweg's nochmal. Ist es jetzt? Muss testen. Halleluja, darfst ruhig testen. Amen. Wie ist es jetzt? Nur eine kleine Spannung drin, kein Schmerz. Kein Schmerz mehr. Halleluja, nur noch eine kleine Spannung. Ja. Okay, pass mal auf. Machen wir es so und dann kick mal die Spannung raus. Ja. Ja, richtig. Ja, genau. So, Halleluja. So, jetzt beweg nochmal, mach nochmal das, was du machen musst, um es zu testen. Okay. Wie ist es denn jetzt? Immer noch eine Spannung. Eine Spannung, aber kein Schmerz mehr. Kein Schmerz. Okay, dann glauben wir, dass die Spannung auf uns rausgeht. Da ist das Zoe-Leben am Wirken. Ja. In Jesu Namen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ich hatte leichte Gefühlsstörungen in den Fingerspitzen nach dem Schlaganfall. Oh, wow. Und wie lange hattest du das? Etwas mehr als ein Jahr jetzt. Etwas mehr als ein Jahr. Und jetzt, was ist jetzt passiert? Beim Gebet habe ich schon mehr von der Handfläche gespürt. Von was hast du gespürt? Mehr Struktur von der Handfläche, von dem, der gebetet hat. Ah, das heißt, du hattest vorher kein Gefühl in den Fingern. Genau. Und jetzt ist praktisch das Gefühl zurückgegangen. Ja. Halleluja. Preis den Herrn ein Jahr nach einem Schlaganfall. Hammer. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Was ist bei dir passiert? Ich habe so eine ganz schwierige Situation mit meinen Stirn- und Nebenhöhlen und eine schlechte Belüftung allgemein durch verschiedene Ursachen. Ja. Und ich merkte schon während des Gottesdienstes, dass es anfing zu fließen so hinten runter, den Zahl zu. Das Schleim abgeflossen genau, ist. Genau, und dass Kopfschmerzen echt viel weniger geworden sind. Ja. Und ich habe auch totalen Glauben gespürt in mir, zu sagen, nee, das ist jetzt vorbei. Das ist jetzt geheilt. Vorbei. Wie lange hattest du das? Von Kindheit an. Von Kindheit an, wow. Ja. Ja. Und du hast gespürt, wie jetzt Schleim abgeflossen ist während des Gottesdienstes? Ja. Und du hattest Schmerzen auch gehabt, bevor du herkommst? Ja, absolute Kopfschmerzen. Und jetzt? Sind sie? So gut wie weg. Also so gut wie weg. Ganz wenig. Halleluja. Ich merke auch ein totales Kribbeln so unter der Kopfdecke. Du spürst ein Kribbeln, das ist die Kraft Gottes, ja? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr, in diesem Körper, Herr. Oh! Erlöst von der Väter und Mütter vererbten Lebensweise, damit auch von diesen Nasennebenhöhlen, von dieser Prädestination für Nasennebenhöhlenprobleme in dem Namen Jesus jetzt frei und los, immer in Jesu Namen. Halleluja. Amen. Du stellst dich da drauf, lass es nicht mehr wiederkommen. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Preis den Herrn. Pass gut auf. Manche Sachen konntest du jetzt nicht sofort testen, weil vielleicht zum Beispiel medizinisch das eine Sache ist, die muss der Arzt testen oder so. Dann lass es testen in den nächsten Tagen oder Wochen, wann du die nächste Möglichkeit hast. Und dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.net, was sich verändert hat. Okay? Wenn du jetzt erlebt hast, dass die Symptome oder die Dinge, die in deinem Körper waren, etwas zurückgegangen sind, aber noch nicht ganz weg sind, so wie es bei ein oder zwei hier auch war, dann stell dich weiter drauf. Das Zoe-Leben ist drin. Stell dich drauf, dass es komplett und dauerhaft verschwindet. Wenn du jetzt gerade gar nichts gespürt hast, dann habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Das heißt nicht, dass Gott dich nicht geheilt hat. Manche Dinge manifestieren sich erst, indem du gehst. Ja? Während du gehst. Ja? So war es teilweise auch bei Jesus. Das heißt, während die Aussätzigen hingingen, wurden sie geheilt. Amen. Das heißt, du hast empfangen und du stellst dich weiter drauf. Ja? Ich hatte mal eine Frau, die war blind in einem Auge und ich habe für sie gebetet und im Sichtbaren war in dem Moment nichts verändert. Aber 4 Wochen später kam sie und sagte, ab dem Moment, wo du für mich gebetet hast, ist das Auge jeden Tag ein Stück weiter aufgegangen und nach 4 Wochen war sie komplett geheilt. Amen. Weißt du, Gott macht manchmal Dinge einfach, ja, das ist das Zoe-Leben, das wirkt, ja, von innen nach außen. Leg mal deine Hand nochmal zum Schluss auf deinen Bauch und sag, danke Jesus für das Zoe-Leben in mir. Für Ströme lebendigen Wassers, die in meinem Innersten fließen, aus meinem Innersten fließen, durch meine Seele hindurch und zu den Menschen um mich herum. Ich lasse sie fließen, wo immer ich hinkomme. Und ich werde mir mehr und mehr dessen bewusst, dass das Leben die Energie, das Licht Gottes in mir und durch mich leuchtet. Stärker und stärker kommt es hervor, von Tag zu Tag. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja.